Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency. Mein Name ist Christian Grasse und ich habe in der nächsten Stunde insgesamt 9 Songs, die ich euch gerne ans Herz legen will. Los geht's mit regelrechten Indie-Hymnen. Danach wird es dann ein bisschen breiter am Klang und zwar mit einer Mischung aus Folk und Post-Rock. Und zum Ende wird es dann, wie so oft hier, elektronisch. Aber wie gesagt, zuerst wollen wir ein paar Indie-Hymnen hören. Die kommen von Mark Neybauer aus Philadelphia. Don't Fall Apart heißt sein wirklich grandioses Album, das bei mir so ja seit ein paar Wochen eigentlich mehr oder weniger nur hoch und runter läuft. Das ist ziemlich schwer, jetzt so die Highlights aus dem Album rauszupicken, denn irgendwie sind alle Stücke wirklich hervorragend. Ich versuch's mal mit diesem hier. How Long? Come from greatness. Okay, the worthless laid out the bed you made. Never I slowed down, fade down long. Stumble on providence, prepare for consequence. Future's yours to hold. Regret now you're getting old down long. Carefree, plan ahead, worry. Head in the past was in neglect. Wise man, take time to reflect. How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? Darkest night, try to figure wrong from right. Opaque obscurity, take my wits, my clarity. How long? Nothing stays the same. Who you are, from where you came. Years are gone, people too. All we are is what we do. How long? How long? How long? How long? How long? How Long von Mark Neubauer. Pop Songs Dressed Up as Indie Rock. Das kann man auf der Webseite des Amerikaners lesen, der übrigens erst seit diesem Album, also seit Don't Fall Apart, mit seinem bürgerlichen Namen auftritt. Eat Your Birthday Cake nannte er sich zuvor. Und ebenfalls besonders an dem Album ist, wie ich finde, dass er mehr oder weniger komplett alles im Alleingang produziert und aufgenommen hat. Und weil mir das alles so gut gefällt, und ich hoffe euch auch, hören wir noch ein Stück von Mark Neubauer. Say the Words. Nobody cares to sing their song. Careful Where You Hide Jupiter von Asthma Boy. Das sind zwei junge Männer aus Seattle, Glyndon Martin und John Boone heißen die beiden. Ihr Debütalbum nennen die zwei Wanderers, also Wanderer. Und das passt auch ziemlich gut, denn einerseits wandert die Musik so zwischen Indie-Pop und epischen Gitarrenklängen. Und es geht auch irgendwie um Planeten und andere Himmelskörper, die so hin und wieder am Nachthimmel entlang wandern. Zumindest hat jeder Titel am Ende noch einen Namenszusatz, wie eben Jupiter bzw. Jupiter in dem eben gehörten Fall. Wir hören noch ein Stück, das wie eine Kreuzung aus Bon Iver und Sigur Rós klingt, wie ich finde. Und das Stück ist dem äußersten Planeten unseres Sonnensystems gewidmet, Neptun nämlich. Wir hören Asthma Boy mit Operate Neptune. Think your turn came and went. Take a number, pay the rent. Snap a picture, fold the page. Barely breathing, we operate. Thank you. Operate Neptune von Asthma Boy. Wanderers heißt das Debütalbum der beiden Amerikaner. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, ladet euch runter. Wie viel das Ganze kosten soll, könnt ihr übrigens selbst entscheiden. Denn das Album gibt es bei der Musikplattform Bandcamp zum Pay-What-You-Want-Preis. Genauso wie das nächste Album übrigens, das ich euch hiermit empfehlen möchte. Auch in diesem Fall werden Indie-Sounds mit Post-Rock-Elementen gekoppelt, die am Ende sogar an Metal erinnern. Und das mag man gar nicht erwarten, wenn man die ersten sehr ruhigen Minuten des Stücks hört. Die Rede ist von Ben Sharp alias Cloudkicker. Wir hören You Could Love Forever, But Never End Up Happy. You Could Love Forever But Never End Up Happy von Cloud Kicker. Dahinter steckt ein gewisser Ben Sharp, der seit 2007 Musik unter dem Namen Cloud Kicker veröffentlicht. Und viel mehr verrät er auch nicht über sich. Interessant ist, dass er so ziemlich alles selbst macht. I write, record, mix and master everything at my home in Columbus, Ohio, schreibt Ben auf seiner Bandcamp-Seite. Und dazu gibt es auch ein Foto, auf dem er wirklich sehr jung aussieht, vielleicht 20, würde ich mal schätzen. Das macht das Ganze noch beeindruckender, wie ich finde, mit so jungen Jahren schon so reife Musik zu machen. Bei Facebook ist er übrigens nicht, trotz seines jungen Alters. Die Social-Media-Sache überlässt er nämlich lieber seinen Fans. Knapp 25.000 kamen da bereits zusammen auf der von Fans betreuten Facebook-Seite. Wir bleiben noch ein wenig bei Post-Rock und kommen nun zu einer Band, die ich erst in dieser Woche wiederentdeckt habe, denn sie ist derzeit auf Tour, und zwar auch in Deutschland. Es geht um die Australier von Sleep Makes Waves. Gleich mehr dazu. Erstmal hören wir sie mit ihrem wunderbaren Stück I Will Write Peace on Your Wings and You Will Fly Over the World. Sleep Makes Waves aus Sydney, Australien. Wer explosiven Post-Rock mag, dem werden Sleep Makes Waves sehr gefallen. I Will Ride Peace on Your Wings and You Will Fly Over the World heißt das eben gehörte Stück, zu finden auf einer mittlerweile schon 5 Jahre alten EP, fällt mir gerade auf. Wow, 5 Jahre schon. In Today Already Walks Tomorrow heißt die EP. Und wer die Band live sehen will, kann das übrigens gerade tun. Sleep Makes Waves sind gerade mit den ebenfalls großartigen 65 Days of Static auf Tour. Zum Beispiel am 30. September in Köln, am 4. Oktober in Berlin, wo ich sie sehen werde und mich schon sehr darauf freue. Und am 13. Oktober in München. Es gibt auch noch ein paar mehr Termine. Links zu Musik und Tourdaten gibt es im Blog zur Sendung auf radiofrequency.net. Und damit beenden wir jetzt den Ausflug in Richtung Post-Rock und kehren ein in die flauschige Welt der elektronischen Musik. Und zwar mit At Apollo aus Bristol. Die aktuelle Single des Briten erschien kürzlich beim Netlabel Bad Panda Records, Tisno. Thank you. Greenwick, ein DJ und Produzent aus Lissabon, Portugal also. Warbling Basslines, Creamy Atmospheres and Fizzy Melodies. So beschreibt das Netlabel Digital Diamonds seine Musik. Und weil die digitalen Diamanten so schön funkeln, hören wir zum Abschluss noch ein Stück aus dem Hause Digital Diamonds. Und zwar von Trilingo. Dahinter steckt ein Australier, den es irgendwie nach Münster verschlagen hat. Seine aktuelle EP heißt Third Pole. Und die wird von seinem Label als Progressive Trance with many lovely tacky edges beschrieben. Und ich finde, das trifft es auch ganz gut. Alle Links zur Musik gibt es wie immer im Blog zur Sendung auf radiofrequency.net. Und damit sage ich, Christian Grasse, schon mal tschüss. Und wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt viel Spaß mit Trilingo und dem Stück I'm Nemo.